aber um es nicht ganz so episch zu gestalten, müssen wir zumindest, wenn jetzt unser erster Anrufer heute, es gibt hier noch eine Premiere, mal sehen, ob das klappt. Der erste Anruf. Hallo? Ja, der Witz dabei ist natürlich, dass wieder die Studioboxen ausgeschaltet sind und deshalb... Ah. Hallo Anrufer, hörst du mich? Nein, der Anrufer hat aufgelegt. Solche Pannen passieren dann auch nur live. Wir probieren's einfach in Ruhe nochmal. Wenn ihr wollt, könnt ihr noch was klimpern zwischendrin. ohne das jetzt böse zu meinen. Ein Ton nee. Oder ihr macht immer ein Stück 12-Ton-Musik. Wollte ich jetzt auch nicht nötig, noch mehr zu improvisieren. Wir gehen dann nach Hause, weil wir müssen ja, kein Problem. Ich versuche aber trotzdem aus dem Kessel. Aber es geht gleich los. Ich probiere es was können wir dazu noch sagen? Also, vielleicht einfach, nochmal, dass es Reducation ist heute und dass es das immer am dritten Donnerstag im Monat gibt. Und scheinbar bewegt sich jetzt da beim Telefon was und vielleicht könnten wir jetzt mit dem Telefonierer hören. Hallo Freddy, hörst du mich? Hallo? Ich höre nichts. Wir tüfteln hier einfach noch ein bisschen rum. Es kann auch immer noch an uns liegen. Das ist jetzt hoffentlich kein Klingelstreich. Das wäre, glaube ich, alles zu erwarten bei unserer offenen Aufforderung. Aber das ist, macht gar nichts. Wir probieren das einfach mal weiter. In der Zeit gibt es nochmal einen Song. Ganz klassisch von Band. Und wir sagen nochmal Danke an Isabel Rio, die jetzt das Studio verlassen. Dank. Und dann bis Samstag. Schönen Abend noch. Ja, ciao. Marius, erzähl doch mal was. Wie fandest du die Musik gerade? Ja, ich hoffe einfach nur, dass das irgendwie ein bisschen im Radio rübergekommen ist. Und weil ich da echt ein bisschen unverfroren bin, haue ich jetzt einfach mal den Jingle nochmal rein, weil den haben wir erst einmal gehört und der ist so toll, da müssen wir einfach nochmal dem Yannick auch danken, dass er den für uns organisiert hat. Genau, Yannick und Sarah, die da auch beide mit ein bisschen für Verantwortung stehen, hier das Ganze mal sozusagen mit initiiert zu haben, die hören heute aus Berlin zu, das ist ja leider oft so bei politischen Gruppen oder sonstigen in Marburg. Viele Leute zieht es anderswohin, wenn ihnen Marburg zu klein wird. Darum auch nochmal herzliche Grüße nach Berlin. Wir wissen, ihr hört zu. Und wo wir schon bei dreister Selbstwerbung sind, das Ganze wird ja vom Referat für internationale Vernetzung und von der Gruppe Free Education Movement Marburg organisiert. Besonders das Free Education Movement Marburg, aber auch das Referat für internationale Vernetzung beim AStA suchen dringend nach Menschen, die Lust haben, sich für Bildungspolitik, für internationale wie lokale Bildungspolitik einfach zu engagieren, irgendwas zu machen. Hallo, hallo. Und ja, wenn ihr euch vorstellen könntet, da was zu machen, dann schreibt entweder dem Referat für internationale Vernetzung, dessen E-Mail-Adresse ich jetzt leider gerade nicht zur Hand habe, aber die auf der AStA-Website auf jeden Fall rausfinden. Ich glaube, riv@asta-marburg.de. Und die Gruppe Free Education Movement Marburg erreicht ihr im Internet, auf Facebook unter Freedom. F-R-E-E-D-U-M-M. Und Reducation, wie wir heute auch schon mehrfach angepriesen haben, da gucken wir auch gleich mal drauf an die Wand. Wir mussten gerade die Mikros ein bisschen räumen, falls ihr zwischendrin kommentiert habt, konnten wir das jetzt noch nicht lesen, weil ja die Musiker hier waren. Aber und ansonsten bei freedom@gmx.de könnt ihr uns auch jederzeit schreiben oder auf der Homepage freedom.de. Und also wenn sucht euch einen Weg aus. Wir hoffen, wir kriegen es mit. Ich sag mal hallo, so, weil was? Über die ganzen Kanäle immer alles mitzuschneiden, ist dann auch nicht so ganz leicht. Wir würden uns freuen. Jetzt erstmal den Jingle. Ab geht's. Bildung ist keine Ware. Do it live! I can go right in and we'll do it live! Das Fernsehen macht hier so eine scheißliberale Sendung. Ja, wir haben hier die Möglichkeit, noch antisozialistisch zu quatschen. Einige können evolutionär reden, einige dürfen revolutionär reden, ja? Und was passiert objektiv, ist an der Unterdrückung ändert sich überhaupt nichts. Es gibt keine Kopien, hier gibt's nur eigenen Scheiß. Und hier gibt es keine Show, hier gibt es nur was Echtes. Im Mainstream läuft eine Scheiße, das ist mir schon manchmal Schlechtes. Also check das. Deswegen mache ich jetzt hier diesen Tisch mal kaputt, ja? It's time to get red. Education. So, da sind wir wieder bei Reducation. Heute eher Reduction oder was weiß ich, sucht euch was aus. Radio-Improvisation. Vielleicht auch das. Wir haben jetzt hoffentlich zum ersten Mal jemanden live in der Leitung, der von sich aus angerufen hat, um den wir nicht auf die Nerven gegangen sind. Hoffentlich zumindest nicht zu viel. Hallo Freddy. Hi. Ich wollte jetzt gar nicht, dass hier irgendwie mein Name geleitet wird. Hallo Freddy. So. Nee, jetzt ich habe auch gar nicht angerufen, sondern ihr habt mich zurückgerufen, nachdem ich angerufen hatte. Okay, du hast recht. Ich freue mich auf jeden Fall bei euch in der Sendung zu sein. Wir müssen gerade noch ein bisschen die Regler schieben, denn wir hören dich dann doch relativ schlecht. Und ich glaube, wir hören dich auch nur die Kopfhörer, weil es Telefon ist. Aber das Ausgangssignal läuft und damit seid ihr live dabei. Genau. Hi, also dann, damit bin ich jetzt im Radio, ja. Hallo. Dann erzähl doch mal, Freddy. Ja, also ich weiß nicht, ich wollte vor allem mal anrufen. So, ich bin schon länger Hörer eurer Sendung und jetzt habe ich anfangs der Sendung 9-11 gehört. Jetzt haben wir noch CIA und Wahrheit auch mal und so. Und dann bin ich jetzt hier getriggert worden, so meine Agenda mal an den Mann / Frau zu bringen, mal nochmal drüber nachzudenken, so gar nicht so verschwörungstheoretisch, sondern einfach sich nochmal irritieren zu lassen von den Gedanken, dass die Tower ja so nicht zusammengefallen sein können. Also wenn da so Flugzeuge reinfliegen, dann ist doch jeden Menschen was. So. Tja, ich erinnere mich da an jemanden, der hat mir so eine ähnliche Frage schon mal gestellt. Und naja, dann habe ich mir die Frage natürlich auch mal ernsthaft gestellt. Aber viel interessanter, wie beantwortest du dir die denn? Ja, natürlich geht das nicht. Nee, das ist rein physikalisch unmöglich. Dann, ich habe da auch YouTube-Videos mal zugeguckt. Das kann man auch ganz gut googeln, das Thema und so. Du hast YouTube-Videos geguckt, ja? Ja, da gibt es eine Menge. Und dann? Ja, und jetzt glaube ich das Ganze nicht mehr so. So wie du das mit Allende nicht glaubst, glaube ich das mit 9-11 jetzt nicht mehr. Na, ich glaube das ja schon mit Allende, das ist ja sogar ziemlich sicher, ja? Aber man muss natürlich von Glauben reden, weil gerade wenn es um Verschwörungstheorie, also von, man muss nicht von Glauben reden, man kann auch von Wissen reden, das möchte ich jetzt mal unterstreichen. Aber so wie du das jetzt sozusagen kolportiert hast über die Verschwörungstheorie zu 9-11, wobei 9-11 dann wirklich ein feststehender Begriff ist, vielleicht würde diese Unterscheidung tatsächlich mal Sinn machen. Aber das Problem ist ja, was ich vorhin deutlich machen wollte, aus meiner Sicht, dass man das immer so gegeneinander ausspielt. Dabei gibt es, glaube ich, bei beiden Sachen viel mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede. Es gibt bei beiden viele Menschen, die unschuldig gestorben sind. 3000 ungefähr in den USA, in Chile waren es unzählbar viele. 30.000 wird immer offiziell gesagt, die im Zuge der Militärdiktatur gestorben sind. Wie viele, ähnlich wie der bekannte Dichter Pablo Neruda, der kurz nach der Machtergreifung Pinochets an Herzversagen gestorben ist, aus solchen und ähnlichen Gründen verreckt sind, will ich gar nicht wissen. Und ähnlich ist es sicherlich auch mit den Twin Towers, die ja auch immer, mindestens zwei Kriege zur Folge hatten. Und ohne dafür irgendwen Partei zu ergreifen, ist es einfach ein super tragisches Ereignis. Oder? Ja, da muss ich zustimmen, auf jeden Fall, ja. Das ging aber schnell, Freddy. Ja. Also Tragik bin ich sofort dabei. So. Also ich wollte ja auch nicht über Verschwörungstheorien sprechen. Ich dachte, ich hätte das deutlich gemacht. So. Ich wollte nur nochmal an die Hörenden, Zuhörenden appellieren, sich da nochmal Gedanken drüber zu machen, ob das denn selber so sein kann, wie man das da so gesehen hat und was das denn bedeutet, wenn man das nicht so für sich entscheidet, dass das nicht so sein kann. Wunderbar. Ja. Freddy, du hast dir, glaube ich, du warst auch derjenige, der sich vorhin schon mal online ein Lied gewünscht hat, ne? Ja. Dann lass uns doch jetzt mal eins spielen, was wir uns gerade noch ausgedacht haben. Kennst du bestimmt auch, Tokotronic, aber hier leben? Nein, danke. Aber hier leben? Nein, danke. Aber hier senden? Ja, bitte. Das ist zumindest unsere Meinung. Macht auf jeden Fall Spaß und wir können das nur empfehlen, wer Bock hat, irgendwie mal Radio zu machen und meint, dass er was oder sie was zu sagen hat oder nichts zu sagen hat und einfach nur Lust, dann kann man hier bei Radio Unerhört auf jeden Fall vorbeikommen und die Menschen freuen sich und sind offen und man kriegt einen Workshop und hat Spaß. Und notfalls, ich meine, wir sind heute im kleinen Studio, aber könnt ihr auch gerne, ich glaube, das sollte heute schon deutlich geworden sein, uns die Bude einrennen. Wir haben hier ein Studio, da haben wir schon mit na so 8 Leuten Maximum gesessen und diskutiert. Das macht immer einen Heidenspaß. Und wenn man den technische Zeug zumindest einigermaßen im Griff hat, ihr merkt ja immer wieder, auch uns gelingt das nicht, das wird's dann, aber auch dann wird es umso spaßiger. Wir haben eben noch gerade so gedacht, tja, wen könnte man denn noch grüßen, wenn man sowas schon die ganze Zeit rumlabert. Da sind uns noch ein paar Menschen eingefallen, die zumindest bei dieser Sendung auch echt eine große Rolle spielen. Also wir haben zum Beispiel, heute haben wir die Musikauswahl gemacht, aber bei den letzten Malen waren das vor allem Tim und Nathalie. Grüße an euch. Wir vermissen eure Musik genauso wie euch. Wenn ihr da mal wieder was beitragen wollt, gerne. Das gleiche gilt aber natürlich auch an alle anderen. Und naja, eher auf der inhaltlichen Schiene sind seit Anfang an quasi dabei Mo und Justina, die uns wahrscheinlich auch, Justina gerade in Leipzig, glaube ich, und der Mo auch irgendwo in der Welt, wie ich ihn kenne, zuhören. Und ohne die es diese Sendung einfach nicht geben würde und denen wir einfach dafür danken wollen, so. Bevor wir jetzt selber die ganzen Lorbeeren oder die ganze Schimpfe kassieren. Schimpfe, aber... Diskutiert mit uns, schreibt uns, wir gehen auf, also wir versprechen, wenn es zeitlich passt, gehen wir auf jeden Fall darauf ein, auch auf Feedback, was nach der Sendung kommt, und würden versuchen, das irgendwie für die nächste zu verwurschteln. Natürlich nie ohne euch auch eine Sprechposition einzuräumen, die könnt ihr euch aber natürlich selber aussuchen. Das klingt alles so ein bisschen nach Definitionsmacht, und das soll es auch sein. Versteht das also bitte richtig. Ja, und weil die Sendung schon wieder vorbei ist, gibt es jetzt noch einmal den Jingle und dann nochmal kurz vielleicht ein Lied, was so ein bisschen die Motivation, Radio zu machen, hebt. Ja, oder einfach auch widerspiegelt in gewisser Weise. Und ja, Jingle, Musik, ab dafür, schönen Abend, bleibt bei Radio Unerhört, und wir machen, hören auf mit Werbung. Gute Nacht. Gute Nacht. Bildung ist keine Ware. Das Fernsehen macht hier so eine scheißliberale Sendung. Ja, wir haben hier die Möglichkeit, noch antisozialistisch zu quatschen. Einige können evolutionär reden, einige dürfen revolutionär reden. Ja? Und was passiert objektiv, ist, an der Unterdrückung ändert sich überhaupt nichts. Es gibt keine Kopien, hier gibt's nur eigenen Scheiß. Und hier gibt es keine Show, hier gibt es nur was Echtes. Im Mainstream läuft nur Scheiße, das ist mir schon manchmal Schlechtes. Also check das. Deswegen mache ich jetzt hier diesen Tisch mal kaputt, ja? It's time to get ready. Education.